Lass meine Rede etwas vor dir gelten. So spricht die Königin, Elias ist des Todes schuldig. Und sie sammeln sich wider dich. Sie stellen deinem Gange Netze und ziehen aus, dass sie dich greifen, dass sie dich töten. So mache dich auf und wende dich von ihnen. Gehe hin in die Wüste. Der Herr, dein Gott, wird selber mit dir wandeln. Er wird die Hand nicht abtun, noch dich verlassen. Ziehe hin und segne uns auch. Ziehe hin und segne uns auch. Bleibe hier, du Knabe!